Pimpelpaas. Heute hier zusammengefunden. Wir müssen eine sehr gute Freundin von uns heute hier zu Grabe tragen. Die Privatsphäre. Lange hat sie uns begleitet. Sie war unser guter Freund seit vielen, vielen Jahrzehnten. Geschützt durch unser Grundgesetz, das uns unsere Väter und die Väter der Privatsphäre uns übergeben haben. Dank sehr, sehr trauriger Ereignisse, die die Privatsphäre zu Fall gebracht haben, durch widrige Umstände in Berlin, dank vieler Politiker, die es geschafft haben, an diesem Saal mitzuarbeiten, dank dieser Politiker müssen wir heute die Privatsphäre 3 Tage nach ihrem Ableben zu Grabe tragen. Unsere Politiker sagen uns, ihr habt nichts zu verbergen. Dieser Spruch trifft jetzt zu. Wir haben jetzt nichts mehr, was wir verbergen können. Denn es liegt alles offen. Die Privatsphäre existiert nicht mehr. Wir werden, jeder einzelne von euch, jeder, der hier steht, alle, wir werden von unseren staatlichen Organen überwacht. Es wird kontrolliert, mit wem wir sprechen. Es gibt keinen Schutz mehr für Kontakte mit Presse oder mit unseren Anwälten. Die einzige geschützte Kommunikation, die wir noch haben, ist die mit unseren Priestern. Wollen wir alle nur noch mit unseren Priestern vertraulich reden? Gibt es keinen mehr, der mit seinen Freunden ein vertrauliches Gespräch führen möchte, auch am Telefon? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen das. Wir haben ein Recht darauf. Wir haben das Recht, frei und ohne Aufzeichnung der zugehörigen Daten uns mit jedermann zu jeder Zeit zu unterhalten, zu kommunizieren. Keiner hat ein Recht darauf, dass eine Aufzeichnung des Ortes stattfindet, an dem wir eine Kommunikation geführt haben, ob das zu Hause ist vom Festnetzanschluss oder über ein Mobiltelefon, ob das per E-Mail ist und da über die IP lokalisiert werden kann. All das ist in unserem Grundgesetz so nicht gedeckt und wir verlangen, dass das Grundgesetz wieder aufersteht, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie wir sie heute zu Grabe tragen müssen, dass sie gekippt wird, dass in Karlsruhe dieses Urteil gefällt wird, um unsere Politiker zurückzupfeifen, um sie endlich wieder auf die Basis unseres wertvollen Grundgesetzes zurückzubringen. Dutzend die Bande! Bimblecast.